WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Simone und Simone ist 32. Hallo Simone. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, hallo. Deswegen, ich freue mich, mal durchgekommen zu sein. Ja, sehr schön. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, mein Mann, der sitzt seit 2011 in Haft und das noch bis 2015. Weswegen sitzt der in Haft? Der sitzt wegen Betrug, mehrfachen Betrug im großen Stile. Was genau hat er gemacht? Ja, der hat Sachen übers Internet verkauft und die es gar nicht gab und hat das Geld dann für sich in Anspruch genommen. Über was für eine Summe reden wir da? So eine runde Summe zwischen 8.000 und 12.000 Euro. Genau kann ich dir das leider nicht sagen. Mhm. Auf welche Kosten hat er genau diesen Betrug dann gemacht? Ja, auf Kosten anderer Leute. Da hat er Laptops und so zum Kauf angeboten und hat mich sozusagen dann auch damit reingerissen. Wie hat er das gemacht? Ja, der hat unser gemeinsames Konto angegeben, wo er dann aber nur zurzeit die Verfügung dann drauf hatte und hat auch meine E-Mail-Adressen gefaked in dem Sinne, indem er meine Daten als Account hinterlegt hat. Und ich konnte es nicht beweisen, dass ich es nicht war und habe deswegen auch 3 Jahre Bewährung bekommen, die jetzt bis nächstes Jahr noch läuft. Ach du, und du warst definitiv nicht, sagst du mir, daran beteiligt? Nein, definitiv nicht. Ich habe auch schon im Vorgespräch gesagt, also man könnte mich an den Lügendetektor anklemmen und da würde rauskommen, dass ich es nicht gemacht habe. Nur, man ist so gutgläubig. Wie denkst du über deinen Partner? Jetzt, über meinen heute? Partner? Jetzt, heute? Ja, ja. Ja, wie gesagt, der ist seit 2011 ist der da drin. Vorher war die Polizei schon bei uns und alles. Und ja, ich habe also sehr zu ihm gehalten. Und jetzt trotzdem, aber, trotz dass er dich mit reingerissen hat? Ja. Warum? Mache ich bis... Die ganzen Gefühle, die sind halt noch da. Aber der Kopf sagt, du darfst das nicht mehr. Du musst dich trennen. Also wenn sowas jemand mit mir gemacht hätte, wäre aber Schluss gewesen. Wirklich, es wäre definitiv Schluss gewesen. Wie hat er sich denn dir gegenüber gerechtfertigt? Erklärt. Gar nicht. Also gar nicht? So gar nicht. Er hat sich jetzt so im Nachhinein, also der ist ja im offenen Vollzug zuerst gewesen, die erste Zeit, und hatte noch eine Strafe offen und ist dann seit letztes Jahr Februar ist er in den geschlossenen gekommen und hat natürlich jetzt so keinen Freigang, nichts mehr. Der ist total eingeschränkt und da hat er über das Ganze nachgedacht und er hat sich also mehrfach entschuldigt und er gelobt eine Besserung, aber ich kann es ihm nicht glauben. Wie kommt denn, ich kenne es eigentlich umgekehrt, dass am Ende der Strafe der Freigang kommt. Warum war's? Nein, er ist im offenen Vollzug gewesen, weil er halt das soziale Umfeld auch hatte. Und er hatte eine Arbeit, die er draußen vorweisen konnte. Und das sind dann alles diese Sachen, und weil er sich dann auch geständig gewesen ist und das ganze Paket drumherum, haben die gesagt, er kriegt das in den offenen. Ne? Okay, aber und bei dir hat er sich erst entschuldigt nach einer gewissen Zeit von ein paar Jahren. Habe ich das richtig verstanden? Nein, nach 7, 8 Monaten. Hat er sich dann entschuldigt. Ist immer noch viel zu lang, finde ich. Ja, natürlich. Was hat er sich denn dabei gedacht? Hat er dir das so dir auch erklärt? Ja, er hat gesagt, er wollte für seine Familie, also sprich für mich und unseren Sohn, wollte er nicht, dass wir in Hartz IV abrutschen. Wie alt ist lieber? Ja, gut, das ist natürlich Quatsch. Völliger Unsinn. Ja, natürlich. Wie lange kennst du diesen Mann schon? 14 Jahre. Und euer Kind ist wie alt? 11. Wir sind jetzt auch schon 13 Jahre verheiratet. Was sagt denn, wie hast du es denn, oder wie habt ihr, oder wie hast du das eurem Kind erklärt, dass der Papa nun im Knast sitzt und warum er im Knast sitzt? Ja, das Warum, das wusste er nicht. Also das weiß er auch bis heute noch nicht. Das habe ich gesagt, das muss der Vater selber mal irgendwann sagen. Aber er weiß, dass er drin ist und er kommt immer regelmäßig mit. Als er noch im Offenen gewesen ist, haben wir gesagt, Papa ist auf Montage. weil er ja regelmäßig bei uns zu Hause gewesen ist. Mhm. Aber als dann natürlich von jetzt auf gleich konnte der nicht mehr nach Hause, geschlossener Vollzug. Ja, und dann habe ich mir überlegt, dann nehme ich meinen Sohn einfach mit. Zu den Besuchsstunden. Genau, zu den Besuchsstunden, so. Und der bohrt, der Junge ist ja jetzt schon relativ weit entwickelt und der bohrt nicht nach. Warum sitzt der Papa da? Nein. Das macht, also unser Sohn, das macht er für sich dann selber aus. Also er schreibt auch viel mit in Briefen und so. Und er sagt ihm aber schon klar, was er davon hält. Was hält er denn davon? Ja, also klar, und Deutsch hat er zu dem gesagt, also Papa, wenn du keine Scheiße gebaut hättest, wärst du nicht in die erste Scheiße gekommen und hättest du keine weitere gebaut, dann wärst du jetzt nicht in der größten Scheiße. Ne? Ja. Also das hat er ihm auch so gesagt. Wie ist denn das so das Umfeld des Kindes in der Schule, Freunde? Geht er damit offen um, dass der Papa im Knast sitzt? Nein, das überhaupt nicht. Was also sagt die Lehrer, da? Der ist dann auf Montage, ne? Ja, immer noch. Immer noch, ja. Aber das sickert doch irgendwann mal durch. Also bis dato nicht. Also ja, er hat dieses Jahr erst auf die höhere Schule gewechselt und ich bete für Gott, dass es so bleibt. So, jetzt rufst du mich heute an und erzählst mir die Geschichte. Ja. Und am Anfang waren wir so bei der Thematik, warum bist du mit dem immer noch zusammen? Oder warum hast du immer noch Gefühle für ihn? Hast du wirklich immer noch Gefühle und willst du mit ihm zusammen bleiben? Also das Herz sagt ja, aber der Kopf und der Verstand, die sagen mittlerweile nein. Weil ich musste wegen ihm auch umziehen. Und seitdem dämmert es natürlich. Und das ist jetzt ein ganzes Jahr her, wo ich umgezogen bin. Warum musstest du umziehen? Ja, weil er mir starke Stromschulden auch hinterlassen hat. Und ich konnte die nicht mehr begleichen. Stromschulden? Stromschulden, ja. Das auch noch? Stromschulden. Ja, der hat die Post umgelenkt. Die Post kam zu seiner JVA. Der hat dich an der Strich und Faden belogen und betrogen. Verarscht hat er mich. Hat der denn wenigstens vor Gericht für dich ausgesagt und hat gesagt, dass du nichts damit zu tun hast? Nein, der hat vor Gericht geschwiegen. Ja, hör mal, über was reden wir da noch? Der hat dich vor Gericht quasi ins Messer laufen lassen? Ja. So muss man sagen. Ja, das kann man im Nachhinein so sagen. Da wäre aber für mich blind. Die Diskussion komplett am Ende. Auch wenn da ein Kind im Spiel ist, dann ist die Diskussion für mich komplett am Ende. Ja, so sollte es sein. Aber hinterher ist man eigentlich immer schlauer als wie zum gegebenen Zeitpunkt. Ja gut, aber du hast ja jetzt viele Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Ja, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte mit diesem Mann eigentlich nicht mehr mein Leben teilen und weiß aber nicht, ihm das beizubringen, weil ich dann nicht weiß, wie er darauf reagiert und wie er mir mein Leben draußen zur Hölle macht. Traust du ihm das zu? Ja. Also du hast Angst vor Belästigung, Stalking aller Art? Ja, aber im größten Maße, weil er kennt auch gewisse Leute, die auch so mein Umfeld beobachten und ihnen das natürlich auch frühwarm per Brief jetzt ins Gefängnis schicken und ja. Hat er denn außer dieser Sache, weswegen er jetzt im Knast sitzt, hatte er früher schon mal Konflikte mit dem Gesetz? Ja, das ist aber schon eine ganze Zeit vor mir gewesen. Der hatte wohl noch eine offene Bewährung. Eine offene Bewährung. Mhm. Ja, und die ist dann widerrufen worden, dann... Mhm. Aber, ja, das ist weißt alles du, Simone, Angst ist der schlechteste Ratgeber der Welt. Und wenn du dazu neigst, und es hört sich ja wirklich jetzt so an, als wären die Karten in dir schon gefallen. Und die Frage ist nur noch, wie du es umsetzt. Genau. Ja, dann musst du das auch machen. Das sehe ich auch so. Ja. Da halt die Konsequenzen. Da habe ich also große Angst vor. Ja, kann ich verstehen. Da muss man natürlich genau überlegen und man muss alles bedenken. Aber die Linie, von ihm wegzukommen, muss klar sein. Ja. Und das Ziel muss klar sein. Und vielleicht ist es sogar ganz gut, du sagst, bis 15 ist er noch im Knast. Ja. Wenn du das jetzt schon einleitest oder ihn jetzt schon informierst darüber und nicht erst, wenn er dann raus ist, dann ist der Schock vielleicht noch größer. Ja, ja, mein Problem ist, der wird also in den nächsten 2 bis 3 Monaten kommt er zurück in den offenen Vollzug. Mhm. Das heißt, er hat dann auch wieder Freigang und er darf dann auch natürlich nach Hause, also in mein Umfeld. Mhm. Ja. Dennoch, ich würde mich an deiner Stelle beraten mit Leuten, die so ein bisschen Ahnung davon haben oder sogar ein bisschen viel Ahnung davon haben, wie man sich da auch am besten schützt. Können wir dir gleich noch ein paar Adressen geben? Ja, das wäre super. Ja, und wenn du wirklich ganz ernsthafte Sorge hast, würde ich auch mal vorab mal so prophylaktisch ein Gespräch mit der Polizei führen. Die werden nichts machen können, noch nicht, aber ich würde trotzdem mal auch das Gespräch suchen. Ja. Wenn du Angst hast, dass man das schon mal, zumindest schon mal dokumentiert, dass du dich gemeldet hast. Ja, das wäre eine Sache, wo ich nachgehen sollte, ja. Hast du deinem Sohn denn das auch schon angedeutet, dass du dich von ihm trennen willst? Ja. Und was sagt der? Ja, der hält natürlich, der möchte natürlich seine Familie zusammenhalten. Mhm. Und sagt immer, ja, aber vielleicht ändert sich Papa ja doch. Mhm. Der versteht das natürlich so noch nicht in dem Maße, wie das jetzt so ist. Verstehe. Das ist dann deine Aufgabe als Mutter, ihm das vorsichtig beizubringen, dass es nicht mehr geht. Genau. Ich bin wirklich erstaunt, wie gesagt, über deine lange Geduld mit dem. Ja. Nach dem, was er dir angetan hat. Das haben viele schon gesagt, ja. Ja, aber gut, wenn du jetzt die Entscheidung triffst, dann ist es in Ordnung. Simone, wir werden dich jetzt zurückrufen, wegen der diversen Tipps noch, die wir dir gerne geben möchten. Und geh diesen Weg und ich wünsche dir viel Glück und natürlich gutes Gelingen, auf dass alles gut läuft. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ja, und mach weiter so mit deiner Sendung. Die ist super. Super, vielen Dank. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 Elke, 57. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Schön, dass ich auch durchgekommen bin. Ja. Ich habe ein Problem. Es dreht sich darum. Mein Mann, der ist schon sehr lange krank. Er hat Arterienverkalkung gehabt. Es wurde ihm auch ein Bein abgenommen, beziehungsweise halb abgenommen. Der Stumpf war nur noch da bis zum Knie. Mhm. Und die Ärzte haben immer gesagt, oh Gott, Sie sind eine lebende Zeitbombe. Irgendwann platzt sie. Die Ärzte standen manchmal auch mit dem Rücken an der Wand. So, das hatte alles gut bewältigt nach dem Tod unserer 30-jährigen Tochter, die am 6. Juli verstorben ist. In diesem Jahr? Nein, 2012. Also. Aber diesen Tod konnten wir beide irgendwo nicht verkraften. Vorher ist nämlich 2 Monate vorher unsere Mami, meine Mami, gestorben. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Und da waren wir auch alle froh drum. Gott sei Dank, weil sie sehr gelitten hat und sehr krank war. Ja, sie war 91 und war auch schon lange ein Pflegefall. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, mein Mann hat immer gekämpft. Wir sind eine ganz starke Familie. Mhm. Und er hat wirklich alles Mögliche für uns und für sich selber, war manchmal ein bisschen zu nachlässig, dass ich manchmal auch mit ihm geschimpft habe. Wie geht es Ihnen denn aktuell? Jetzt aktuell liegt er nämlich im Krankenhaus. Er hat Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt. Gehabt? Gehabt, ja. Sie haben ihn entfernt am 11. jetzt im Monat, im November. Mhm. Und er wurde operiert und am nächsten Tag wurde er wieder operiert, weil eine Leckage zwischen Darm und beziehungsweise Magen und Darm war. Sie haben ihn den halben Bauchspeicheldrüse entfernt, den halben Magen und ein Stück vom Zwölffingerdarm. Also eine große, schwere Operation, um erstmal den Krebs zu entfernen. Hat der Krebs denn irgendwo anders hin schon gestreut? Hundertprozentig weiß ich das nicht. Wir nehmen es aber an. Ja. Das ist so witzig, wir haben wirklich sehr viele liebe Ärzte dort. Mhm. Und man empfängt auch sehr viel Liebe und Verständnis. Der eine Arzt hat mir eben halt gesagt, wäre ich der Arzt, beziehungsweise ich ihr Mann, ich würde mich nicht operieren lassen. Und dass er das gemacht hat, es ist so selten, dass ein Mensch das schafft. Und gerade mit seiner Vorgeschichte, eine Niere hatte er nur noch. Ach so, das heißt, er hatte Hodenkrebs. Die Ärzte haben fast schon dazu abgeraten, sich operieren zu lassen. Vorher nicht. Im Gegenteil. Das schaffen wir, das klappt, das ist alles gut. Ja. Nach der zweiten OP sozusagen war es eben nicht gut. Und dann hat man natürlich Gespräche geführt. Ist er stabil? Schafft er das? Ja, soweit ist er stabil. Ist denn der Gesundheitszustand im Moment auch stabil? Nein. Es ist eher schlecht. Es sind wieder 2 Löcher in der Magenwand und auch in dem Darm. Leckagen sozusagen. Und wir wissen nicht, ob der Krebs noch wieder irgendwo anders auftaucht. Nein. Plus die ganzen anderen Erkrankungen, die er ohnehin schon hat. Genau. Das heißt, er ist extrem angeschlagen und liegt schwerst krank im Krankenhaus. Richtig. Und er war ja einmal wach aus der Narkose. Er lag nach der zweiten Operation 3 Tage noch im Schlafkoma. Dann haben sie ihn aufgeweckt. Dann hat er sich auch wieder hochgerappelt. Und er wurde auch mobilisiert, dass er auch wieder stehen und ein bisschen sitzen konnte. Ist er jetzt zurzeit auch ansprechbar? Nein. Nein. Er liegt wieder im Koma, weil er ja wieder operiert worden ist. Ja. Und bevor er operiert worden ist, waren wir ja noch da. Wir hatten noch knapp 20 Minuten Zeit, miteinander zu sprechen. Und er hat mir nur in die Augen geschaut und meinte, ich habe Angst. Mhm. Und da habe ich gesagt, das verstehe ich, Schatzi. Glaubst du denn, Herr Elke, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, glaubst du nach den vielen Dingen, die du mir jetzt angedeutet hast, an Belastungen und an Krankheiten, hatte es Sinn, deinen Mann so immer und immer wieder zu operieren und ihm dieser Dinge auszusetzen? Ja und nein. Man hat ja immer ein bisschen Hoffnung, dass es doch klappen könnte. Nach der ganzen Geschichte, die er eben früher hatte, war ein Stehaufmännchen. Mhm. Aber seine Kraft durch den Tod unserer Tochter wurde immer weniger. Glaubst du denn noch? Mhm. Glaubst du denn noch an eine Genesung? Nein, das sagen auch die Ärzte auf der Intensivstation. Aha. Also definitiv keine Genesung mehr? Nein. Wir reden jetzt nur um eine Lebensverlängerung durch die Dinge, die gemacht werden. Richtig. Und wenn es länger sein könnte, es kann sich hinziehen bis zum halben Jahr, dass er im Koma liegt sozusagen, könnte es eben halt sein, dass er auch ein absoluter Pflegefall ist. Das Gehirn. Das heißt, es kann sein, dass er gar nicht mehr aufwacht. Richtig. Das heißt, wenn man es jetzt ganz, ganz sachlich sieht, wäre der Tod fast eine Erlösung. Richtig. Das siehst auch du als Ehefrau so. Aber sicher. Und wir haben 2010 eine Patientenverfügung gemacht, wo es eben notarisch auch festgelegt ist, dass wir eben all das nicht wollen. Wir wollen nicht künstlich am Leben, was nicht lebenswert ist, verlängern lassen. Ist das denn jetzt im Moment der Fall, dass künstlich verlängert wird? Ich finde schon. Ah. Denn, haben die Ärzte denn die Patientenverfügung? Die haben sie. Und die Ärzte auf der Intensiv stehen auch voll dahinter und das finden sie super. Und was sie machen oder was in der Verfügung steht? Beides. Besser kann es gar nicht drin geschrieben sein. Also es ist ganz klar beschrieben, was er möchte. Ja. Und du würdest sagen, das widerspricht der Situation, die jetzt im Krankenhaus vorzufinden ist. Ja, also man macht mehr, als eigentlich er gewollt hätte. Ja, und ich denke mir, dieses Leben längst verlängern, ich weiß nicht, warum sie es tun. Es dreht sich nur darum, ich möchte so gern oder ich soll mit einem Chirurgen sprechen, der aber heute zum Beispiel eine schwerwiegende OP noch hatte. Ja. Klar, ich kann ihn da nicht rausholen, das ist logisch. Aber auf der anderen Seite wiederum, es zieht sich ja schon ein paar Tage hin. Mhm. Und immer wieder ist er auf dem Kongress oder wo, ich weiß es nicht. Ich würde an deiner Stelle, Elke, ja. einen Palliativmediziner hinzuziehen. Ja. Ich weiß nicht, ob du aus so einer größeren Stadt kommst, wo eine... Ja, aus Hamburg. Okay, da seid ihr auch gut ausgestattet. Mhm. Ich würde sehr schnell einen Kontakt zu einem Palliativmediziner aufnehmen. Ja. Geh mit der Patientenverfügung zu dem Palliativmediziner. Ja. Und erbete eine Verlegung auf eine Palliativstation. Aber Sie haben das Gefühl, er würde es gar nicht mehr schaffen. Ja, aber ich meine, letztendlich möchtest du ihn doch, du möchtest doch ihm seinen letzten Wunsch erfüllen. Natürlich. Der letzte Wunsch ist, dass er nicht in der Weise behandelt wird, offensichtlich, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Richtig. Würde er dann verlegt, werden diese Art von lebensverlängernden Maßnahmen auf einer Palliativstation natürlich eingestellt. Das bedeutet, er kann in Würde und so weit wie möglich schmerzfrei sterben. Und das wünschen wir ihm so. Also wenn das so attestiert ist in der Patientenverfügung und du das als Ehefrau und du kennst ihn wohl am allerbesten. 41 Jahre, ja. So, und wenn du das so auch siehst, warum soll man den armen Menschen denn noch ein halbes Jahr mit 1000 Maschinen und genau. allen Sachen quälen und ihn einfach irgendwie am Leben halten? Das ist doch absurd. Ja, richtig. Aber an den Palliativarzt habe ich gerade gedacht. Das ist gut, dass du mir das sagst. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein hartes Stück Brot und ich möchte ihn so gerne gehen lassen. Und unsere Tochter, die ruft vom Himmel und sie möchte ihren Papi haben. Mhm. Wie oft hat sie aus der Schweiz angerufen, Papi, komm, ich brauche dich, komm, setz dich in den Flieger und Papi ist geflogen. Mhm. Und ich denke mir, Papi möchte jetzt auch wieder fliegen. Mhm. Und ich freue mich auch für ihn, denn irgendwann sind wir ja alle miteinander wieder verbunden. Mhm. Es ist schwer, aber unsere Zeit. Also mich überzeugt wirklich, wenn du das mit so einer festen Überzeugung sagst, dass das der richtige Weg ist. Ist es. mach es. Ja. Suche so schnell wie möglich den Kontakt und führe ein Gespräch mit den Ärzten auf der Palliativstation und die werden dich dann auch schon weiterleiten und werden sagen, wie man das jetzt macht. Ja, das danke. Alles Gute von Herzen dir und deiner Familie. Dankeschön. Danke, Domien. Und hier weiterhin ist super Sendung. Mein Mann hat sie auch gerne gesehen. Ich denke an ihn und wünsche alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. 1:22 haben wir und wir machen weiter mit Tysia. Ja, grüß dich, Nabend. Wie spricht man es aus? Tysia? Tysia, guten Tag. Genau, Nabend. Wie alt bist du? 47. 47 und da ist auch noch Samun. Samun, mein Mann, ja. Ja. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen silberne Hochzeit. Ah, Glückwünsche nachträglich. Dankeschön. Ja, ihr beiden, um was geht's? Wir leiten eine Hexenschule seit 2011. Die Hexenschule, glaube ich, in Deutschland. Online-Hexenschule. Eine Hexenschule? Eine Hexenschule, ja. Was ist denn das? Das ist eine Schule, die Mädchen und Frauen und auch Männer natürlich zurück zur Natur bringt. Ach so. Also gar nicht mal so gruselig, das Ganze. Nein, überhaupt nicht gruselig. Um was geht es denn hauptsächlich in der Hexenschule bei der Zurückführung in die Natur? Ja, in erster Linie um die Achtsamkeit dem eigenen Leben gegenüber. Okay, sind wir alle mit einverstanden? Ja, zurück zur Natur. Also auch gut? Auch gut. Ja, die Leute sollen wieder lernen. Ich mache mit, ich komme zu euch. Okay. Ja, wir gehen in die Wiesen und Wälder, in die Felder. Ja. Wir lernen wieder die Kräuter kennen. Ah, also Kräuterkunde auch. Kräuterkunde, Heilkunde. Wir stellen unsere eigene Kosmetika her, unsere eigenen Salben, Cremes, Haarshampoos, Seifen etc. Ein bisschen was Mystisches hat es natürlich auch. Ja, da will ich jetzt gerade drauf hinaus. Hexen, gut, man kann Hexen sagen, dass die nur irgendwie zur Natur und irgendwelche Kräuter kennen, aber eigentlich verbinden wir mit Hexen ja auch Magie. Ja, also... Und es gibt weiße Magie und es gibt schwarze Magie. Nein. Nein? Nein, es gibt graue Magie. Graue Magie? Schwarz, nein, es gibt kein weiß und schwarz wie Yin und Yang, das ist ja auch eine Kugel. Und insgesamt ist es ja dann auch grau und so ist es bei uns auch. Es gibt weder noch, es ist eine Masse. Also grau ist nicht weiß, das heißt... Es ist aber auch nicht schwarz. Es ist auch nicht, natürlich, es ist auch nicht schwarz. Aber das heißt, ihr kennt euch mit dem Bösen auch ein bisschen aus. Es gibt ja gar kein Böses, das ist Quatsch. Ach so. Wie, es gibt kein Böses? Es gibt kein Böses auf der Welt? Dann. Es gibt hell und dunkel, es gibt Krieg und Frieden, das ist richtig. Aber weiß und schwarz gibt es eigentlich nicht. Ist Krieg nicht böse? Nö. Nee. Nein, jeder aus seiner Sicht. Naja, aber im Krieg sterben Millionen von Menschen. Und das ist natürlich böse. Aber... oh Mann, da müsste ich dir fast den Samen rüber geben. Ja, gib ihn mir mal, deinen Liebsten. Okay. Hallo Samen, grüße dich. Guten Morgen. Jetzt sind wir gleich in eine philosophische Diskussion gekommen, aber vorab, du bist dabei in dieser Hexenschule. Wie nennst du dich? Hexenmeister, oder? Nein, ich bin der Samen. Ich helfe einfach mit rein technischen, organisatorischen, philosophischen Themen, kümmere ich mich. Und wir haben einen Lehrstoff, den die Hexlein abzuarbeiten haben und mit dem Gut und Böse, ich weiß, das hat sich jetzt ein bisschen verlaufen, aber ich habe keinen sonderlichen Status in dieser Hinsicht, sondern ich bin einfach Samon, ich bin da für die Hexlein und für die Tysia, die das leitet. Ja, du sagst, oder ihr sagt, Tysia hat es gerade gesagt, dass es eine Hexenschule ist. Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Ein Unterricht für Frauen und Männer? Nein, das hat sich so ergeben. Das ist eine Online-Schule, dort kann man sich bewerben. Da gibt's, das ist eine dreijährige Ausbildung, was alles, sagen wir mal, zu 95% online abläuft. Mhm. Da gibt's eine Probezeit für 3 Monate, wo wir erstmal abklären, ob die Leute zu uns passen und wir zu den Leuten. Dann gibt es einen Lehrstoff, der als PDF existiert. Der wird herumgeschickt und dort stehen Tages-, Wochen- und Monatsaufgaben drin, der abgearbeitet wird. Das heißt, die Leute, ihr seht nie eure Schüler? Das ist nicht wahr. Wir haben Forentreffen, wir haben regionale Treffen. Wir kennen also das, was jetzt so zweites, drittes Layer ist, kennen wir fast alle persönlich. Wir sind auch dieses Jahr in der Gegend rumgeflogen und haben Häckslein kennengelernt. Einfach den persönlichen Kontakt herstellen ist auch wichtig. Okay, ja. wenn man 3 Jahre lernen muss, das heißt, da ist ja ein richtig fetter Lernstoff. Woher wisst ihr das alles? Gute Frage. Das weiß die Natur. Das ist nicht unser Wissen, sondern das ist Jahrtausende altes Wissen. Ja gut, aber das ist ja auch nicht über euch gekommen. Das kann man sich aneignen, man kann sich damit beschäftigen. Wir haben also jetzt nicht nur das, was wir wissen, sondern das ist mit den Häckslein auch teilweise zusammengetragen. Was können wir über dieses Thema sagen? Ja. Haben dann dort, der hat sich damit beschäftigt und hat da was beigesteuert. Und so haben wir unseren eigenen Lehrstoff erstellt. Es gibt also kein Lehrbuch jetzt, was wir vorschreiben, was zu wissen ist. Ja. Sondern wir haben das gemeinsam zusammengetragen aus den vorhergehenden Jahren und jetzt mittlerweile haben wir Lehrstoff, wo wir sagen können, das können wir hinlegen. Und danach ist kann man sich beschäftigen. Examinierte Hexe. Das kann jeder mit sich selber ausmachen. Das ist also jedem freigestellt. Das ist also, wie gesagt, das ist Menschenwissen. Das ist also nicht unser Wissen, sondern das wird nur noch mal vermittelt und sagen wir so, ab dem dritten Lehrjahr ist es eher frei fliegende. Vielleicht ist auch dieser Begriff, die Begrifflichkeit der Hexe ein bisschen verwirrend. Warum nennt ihr euch so? Weil dann hat man gleich 1000 seltsame Assoziationen. Ihr könntet doch einfach sagen, wir sind Naturheilkundler oder Naturreligiöse oder sowas. Wenn wir uns zu irgendwelchen Treffen irgendwo anmelden, sagen wir sind eine Naturforschergruppe. Ja. Naturforschergruppe, ja. Ja, diese Assoziationen, das sind ja eure Assoziationen. Und das hat ja mit uns nichts zu tun. Natürlich, dieses alte Hexenwissen, ich sage mal, das ist ja der Medizinmann bei den Indianern und so weiter. Die Hexen waren ja früher die Heilerinnen im Mittelalter. Ja, so. Ja. Dass das heute Hexen heißt und was die Medien draus gemacht haben oder was dort assoziiert wird, ist uns eigentlich ziemlich wurscht. Samon, beschäftigt ihr euch ausschließlich mit der Frage der Heilung, wenn körperliche Gebrechen vorliegen? Nein, weil körperliche Gebrechen sind ja Ausdruck von seelischen Verletzungen, sage ich mal jetzt. Mhm. So weit würde ich sogar gehen. Es geht uns viel darum, unseren Schülern, ich nenne sie jetzt einfach, sind einfach gute Freunde, die wir haben. Das wird es vielleicht eher treffen, wieder Achtsamkeit beizubringen im täglichen Leben, wieder dieses wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, spielt ja da auch eine Rolle. Weil also wenn wir sagen, zurück zur Natur, heißt das ja, wo kommen wir denn her? Wir kommen ja aus der Natur, wir sind Teil der Natur. Hat ja die Natur auch alles, was wir brauchen. Also es hat was Philosophisches und auch was Religiöses. Aber gibt es böse Geister? Wenn, dann tief in uns drin, ja. Also aber draußen schwirrt da nichts rum, nein. Das ist interessant von dir zu erfahren. Das heißt, im Prinzip ist alles im Menschen zu suchen und in seine Psyche. Aber selbstverständlich. Ja. Aber ja, sowohl das was ihm schadet, als auch das, was ihm hilft. Das ist bereits alles vorhanden. Trefft ihr euch auch, es gibt auch immer, ich glaube im Mai, am 31. Mai ist das, diese großen Hexentreffen auf dem Bockelsberg oder sowas? Da waren wir mal, ja, auf dem Hexentanzplatz, auf dem Brocken im Harz. Ja, genau, da gibt's auch, ja. Da waren wir mal, aber das ist eher ein Jahrmarkt für Selbstdarsteller oder sonst sowas. Das hat mit dem, was wir lehren und wie wir das Leben verstehen, nichts zu tun. Ja, bist du oder seid ihr beide gläubige Menschen? An Gott glauben? Ja, oder an Götter? Jein. Na, das kann man nicht. Das ist so wie, man kann auch nicht ein bisschen schwanger sein. Also ich sage mal so, ich weiß mehr von Gott als die Leute, die jeden Tag Sonntag um 10 oder jeden Sonntag um 10 in die Kirche rennen. Oh, das ist aber auch sehr, sehr hochnäsig. Ja, das ist hochnäsig, das mag sein, ja. Aber das, was andere Leute als Gottesbild haben, diese Vermenschlichung des Übernatürlichen, ist natürlich genauso hochnäsig und gewagt. Das ist auch gewagt, ja. In der Tat, das stimmt. Wie lange beschäftigt ihr euch schon mit dieser Thematik? also die Hexenschule haben wir übernommen, zwangsweise übernommen, weil die Gründerin einfach keine Zeit mehr hatte, seit 2011. Aber prinzipiell mit diesen ganzen Themen Natur, Religion, Esoterik, Tantra, beziehungsweise 20 Jahre. Ja. Geht ihr auch noch einem normalen Beruf nach? Ja, ich bin Computertechniker. Ah, ganz solide, ganz normal. Ja, wir sind ganz normale Menschen. Ihr habt so seltsame Namen, Thysia und Sama. Ja, das sind unsere spirituellen Namen. Ach, verstehe. Und was bedeutet Thysia? Thysia ist eine kleine rothaarige Kräuter- und Waldhexe aus Norwegen. Ja. Samon hat sie mir gegeben. Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Es hat ihr gefallen. Klang einfach gut. Wenn man bei euch mitmacht, was kostet da diese Schule für gar drei Jahre? Nicht. Gar nichts. Null. Niente. Ah ja, das spricht für euch. Es sagt sie gerade, Thysia. Es kostet Fleiß, Arbeit und Aufmerksamkeit und Aktivität und dabei sein und mitmachen. Also wir bieten das kostenlos an, ja. Ja, wenn ihr so, das klang ja relativ geerdet, wie du es mir gerade erklärt hast, dann findest du wahrscheinlich so Fantasy-Filme wie Harry Potter oder ähnliches. Wie findest du das? Wie findet ihr das? Finde ich sehr interessant, aber wir sind der Gegenpol dazu. Ihr seid der Gegenpol, warum? Es ist unterhaltsam, aber das hält einen unten, unterhalten. Es hält mich unten. Das, was wir tun, hat einfach mit dem Alltag zu tun, mit dem Frühaufwachen, bei mir sein, im Tag sein. Was mache ich mit dem Tag, was macht er mit mir? Einfach das im Gespräch mit mir selbst und mit meiner Umwelt zu sein. Wie schön, wenn ihr mir jetzt erzählt hättet, ihr könntet auf Besen durch die Luft sausen. Das wäre doch eine Sensation. Können wir machen, aber das wird eine harte Landung. Ja, das glaube ich auch. Meine lieben beiden Hexenmeister, oder wie ich es ausdrücken soll, schön, dass ihr angerufen habt. Wünsche euch alles Gute und viel Spaß. Ja, danke. Viel Spaß und dir noch viel Spaß und liebe Gäste am Telefon. Dankeschön, sehr nett von dir. Na klar. Tschüss ihr beiden, ciao. Tschüss. Tschüss. Eine Hexenschule. Tanni, 47. Hallo. Hallo, grüß dich, Domian. Grüß dich. Hi. Um was geht's bei dir? Es ging um das Thema Böse nochmal. Ja. Und da wollte ich noch dazu sagen, ich verfolge gerade einen Prozess im Landgericht in Berlin. Und da geht es um einen Mordkomplott gegen eine 21-jährige Pferdewirtin, die im letzten Jahr umgebracht worden ist, zwecks 7 Lebensversicherungen, auf die abgeschlossen worden sind. 7 Lebensversicherungen? Ja. 7 Lebensversicherungen. Und um 2,5 Millionen Euro zu kassieren. Ach, und du bist Prozessbeobachterin oder wie? Ja, ich bin Prozessbeobachterin, schreibe halt auch so ein bisschen mit und tue mich da so ein bisschen mit auch verwirklichen, beziehungsweise auch da mich so ein bisschen reinarbeiten. Verstehe. Und die Pressearbeit auch so ein bisschen. Ah ja, und das du meldest dich zu unserem Thema von vorgestern, Böse. Richtig, um das Böse. Und du also es geht halt eben um diese ganz perfide Tat, eben halt, die da geplant worden ist, seit über Monate. Also eine sehr böse Tat und du schaust da in Abgründe des Bösen. Ja, richtig. Das, ja, also erzähl mal von dieser Tat. Es bewegt mich unwahrscheinlich und ich bin einfach völlig fassungslos. Mhm. Erzähl mal grob von dieser Tat. Also eine Frau ist ermordet worden von... Eine 21-jährige Pferdewirtin wurde von ihrem Ex-Freund, das Verfahren ist ja noch am Laufen, wurde am 21. Juni im letzten Jahres in Berlin-Lübars beim Schwimmbad gegenüber auf dem Parkplatz tot morgens aufgefunden. Mhm, sie wurde erdrosselt. Ja. Und darauf wurde der Ex-Freund von ihr verhaftet, am gleichen Tag noch, ein 24-Jähriger. Ja. Und die Polizei ist von der Beziehungstat ausgegangen. Mhm. Und bei den Ermittlungen ist eben rausgekommen, dass es noch eine andere Frau gibt, die also auch damit drin verwickelt war. Mhm. Das war die neue Freundin von ihm schon wieder gewesen. Ja. Die praktisch versucht hat, diese Pferdewirtin im Mai schon zu vergiften mit Kaliumchlorid, ach, was nicht geklappt hatte. Und diese Lebensversicherungen sind alle auf den Täter ausgeschrieben? Ja, der Begünstigte war der Täter gewesen. Also nicht der Täter, aber der Hauptangeklagte, der Freund. Der Freund, genau, der Freund. Ja, das war der Begünstigte von den Lebensversicherungen. So, dann gab es die neue Freundin, die mit... Dann gab es dann die neue Freundin, die angeheuert wurde, um das Mädchen mit Kaliumchlorid zu vergiften. Wie hat sie das versucht, sie zu vergiften mit dieser Substanz? Wie? Sie hat versucht, also er hat sich das aus einer Apotheke bestellt in Brandenburg, hat sich das dort bestellt und hat das irgendwie verflüssigt und hat das in eine braune Flasche umgekippt und hat das ihr gegeben, also der neuen Freundin. dass ihr bei einem Getränk also einmischt, also in einen Sektbecher. Schmeckt man das? Ist das oder ist das geschmacksneutral? Ja, richtig. Aber um Kaliumchlorid dem jemanden zu vergiften, muss das Kaliumchlorid praktisch in die Vene gespritzt werden. Das liegt also nicht bei oraler Einnahme, sondern nur in intravenös. Ist das fehlgeschlagen? Wer ist noch beteiligt an diesem Komplott? Dann kommt von der Freundin der Bruder ins Spiel, der Bruder, also nicht der Bruder von ihm, sondern der Bruder von diesem Mädchen, die das versucht hat, die zu vergiften. Mhm. Der hat das aber nicht gemacht, sondern hat das irgendwie weitergeleitet an seinen Kumpel. Insgesamt, wie viele Leute sind jetzt? Fünf Angeklagte. Ach so, Moment mal, da kommt noch die Mutter noch mit ins Spiel. Die hatte versucht, letztes Jahr im April auf einem Reiterhof versucht, das Mädchen mit einem Messer zu erstechen. Die Mutter von wem? Von dem Hauptangeklagten. Von wem? Also von dem Hauptangeklagten, von dem Freund. Also das ist ein ganzes Netzwerk des Perfiden letztendlich. Richtig, das ist eine ganz perfide, es ist eine absolut perfide Mordplanung und auch eine vom Tathergang. Also die Versicherungen wurden ja schon im November 2011 abgeschlossen. Mhm. Also praktisch diese Versicherungen. Ja. Und das ist wirklich ein Netzwerk eben, was da gesponnen worden ist. Und das ist auch das, was mich eigentlich so unwahrscheinlich bewegt und was mich also wirklich mich aus jeder Fassung bringt und mich sowas von fesselt. Und ich tue auch jetzt wirklich jeden Prozess auch beobachten. Mhm. Der Prozess geht seit dem 21. März. Also ich glaube, dass das sehr emotionalisiert ist. Höre ich auch schon, wie du jetzt sprichst. Ja, ich würde dich gerne noch ein paar Sachen fragen zu dem Hergang. Wie ist die Frau dann letztendlich von ihrem Ex-Freund umgebracht worden? Sie wurde erdrosselt. Von ihm? Nee, von ihm nicht, sondern von der Nummer 5 praktisch. Von der neuen Freundin, die er sich da angelacht hat, die er praktisch dazu bewegt hat, um die mit dem Kaliumchlorid zu vergiften. Und da das ja nicht funktioniert hat, hat er zu ihr gesagt, dann besorg mir einen Auftragskiller. Ach so. Ja, und das hat sie ihren Bruder gefragt und der Bruder hat dann das vermittelt an einem anderen, an einem 22-Jährigen aus Dortmund. Du siehst alle Angeklagten vor Gericht? Ja, ich sehe sie alle vor Gericht. Das ist ein riesengroßer Saal. Ja. Das ist am Landgericht Berlin, das ist der Saal 500. Mhm. Das ist ein Saal mit Panzerglas. Also die sitzen alle hinter Panzerglas. Mhm. Rechts auf der rechten Seite sitzen die drei angeklagten Männer. Ja. Auf der linken Seite die zwei angeklagten Frauen. Ja. Das heißt, du kannst den Angeklagten ins Gesicht schauen? Ja, ja. Was sind das für Gesichter? Was sagen und erzählen diese Mimiken von diesen Angeklagten? Was diese Mimiken sagen, das wirst du mir nicht glauben. Das wird keiner glauben, der es nicht selber gesehen hat. Die sitzen alle da, als ob sie nichts getan hätten. Wie stehen die denn? Wie äußern die sich denn? Die sitzen dort in diesem Panzerglas. Der Hauptangeklagte, der Freund praktisch von der toten Frau, also von der 21-jährigen Pferdewirtin, der sitzt dort, als ob er Anwalt wäre und schreibt immer nur mit. Also der schaut auch die Zeugen nicht an, wenn die Zeugenvernehmung ist. Aber die Angeklagten schreibt da wie ein Anwalt. Aber die Angeklagten sind auch schon vernommen worden. Die Angeklagten schweigen. Also sie schweigen. Die einzige, die was gesagt hat, ist eben halt, das ist das Mädchen, die versucht hat, das tot ist, eben halt mit Kaliumchlorid zu vergiften. Mhm. Die ist auch Kronzeugin die hat das auch alles erzählt dann. Bereut die denn das, was sie getan hat? Bereut sie das? Zu mir an. Ich weiß es nicht. Also sie sitzt da und ich muss das jetzt mal ganz ehrlich sagen, es ist so, als ob du einen Stock in die Erde steckst und einen Kopf oben drauf sitzt. Sie bewegt sich in keiner Lage der Gerichtsverhandlung bewegt sie sich überhaupt nicht. Also sie sitzt da, als ob wie so ein toter Mensch. Das heißt, du bist oder ihr, die ihr da teilnehmt, werdet Zeuge eines ganz perfiden Dramas. Und die Angeklagten sitzen wie Monster schweigend da. Ja, ich würde es fast so schon so nennen, ja. Und wie verläuft der Prozess? Ist es klar, dass die Täter oder dass das alles so gelaufen ist, wie du mir das gerade erzählt hast? Also eigentlich ja, weil es ist durch die Funkzellenauswertung und durch die Datenauswertung ist es eigentlich schon also auch belegbar und halt eben halt durch die Grundzeugen, durch diese, ich sag jetzt mal nur den Namen Tanja, die eben halt auch gesagt hat, eben, dass sie dafür auch angeheuert worden ist und dass sie den Hauptangeklagten auch geliebt hat und dass er aber ja nur mit ihr gespielt hat, ja. Weil die Mordkommission ihr damals gesagt hat, dass sie ja nicht, dass er mit dem Mädchen, was tot ist, ja zusammen gewesen ist, das hat sie also nicht gewusst. Und dann hat sie gesagt, na wenn nicht, ach, das habe ich alles gar nicht gewusst, dann kann ich auch gleich alles erzählen. Ja, also ist das Schweigen der anderen ist eine reine Strategie. Ja, es ist ein Indizien, ja. Was glaubst du, wie das, ja, das wirst du noch nicht vorhersehen können, wie das Urteil vermutlich ausfallen wird? Ja, das ist das. Also es sollte eigentlich am 15. August das Urteil gefällt werden. Mhm. Das ist aber schon unheimlich lange her. Dann sollte es am 18. oder 19. Oktober fallen. Dann ist das irgendwie auch wieder verworfen worden, weil eben halt, das ist halt auch die Strategie der Verteidiger. Die versuchen natürlich, die holen immer wieder neue Zeugen heran, eben halt um den Prozess wahrscheinlich irgendwie versuchen rauszuzögern. Ja, wenn du so etwas miterlebst, ja. Und du eine so schreckliche Tat, wie alt ist die Frau geworden, die ermordet? 21, bildhübsches Mädchen. 21, bildhübsches Mädchen. Was bewegt das oder was macht das mit dir und in dir, wenn du so etwas so hautnah mitbekommst? Das ist eben halt, das führt also auch darauf zurück, weil ich habe eine Freundin verloren vor 20 Jahren, die, also ich bin selber aus der Reiterszene, bin ich ja selber auch, das ist ja eine Reiterszene-Geschichte, die eben am Laufen ist. Und vor 20 Jahren ist eine Freundin von mir also auch umgebracht worden, aber nicht durch die Lebensversicherung, sondern es war eine Beziehungskarte von ihrem Freund und damals musste ich selber auch aussagen und so, und das hat mich einfach alles wieder so zurückgerufen. Also wieder sind Erinnerungen wach geworden. Ja, richtig. Warum tust du dir das denn an? Ist das beruflich noch auch bedingt? Ja, weil ich versuchen möchte zu verstehen. Ich weiß es nicht. Ich mache mir Gedanken. Wie kann man so drauf sein? Wenn du nur auf Schweigen stößt, wirst du nichts verstehen. Und letztendlich ist die Ursache, wenn es so ist, wie du es geschildert hast, Habgier. Das ist Paragraph 211 des Strafgesetzbuches, Mord aus Habgier und Heimtücke. Genau, ja, genau. Und da kann das Gericht normalerweise auch nicht, kann das Gericht nur 15 Jahre, also lebenslänglich verhängen. Mhm. Aber davor habe ich eigentlich Angst, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe Angst davor, ich weiß es, ich möchte das jetzt irgendwie nicht böse sagen oder so, aber ich weiß, dass dieser Richter sehr, sehr milde ist und ich habe einfach Angst, dass irgendwie hier Lücken kommen und dass die dann zum Teil auch ungeschoren zum Teil davon kommen. Also ungeschoren wahrscheinlich nicht, aber... Ja, aber milde oder nicht so, wie es ihnen eigentlich zusteht. So wie es eigentlich normalerweise nach dem Paragraph des 211 des Strafgesetzbuches eigentlich vorgesehen ist. Okay, dann werden wir weiter mal die Zeitungen aufmerksam beobachten. Wenn es zu einer Verurteilung kommt, das wird ja sicher dann auch bundesweit in der Zeitung stehen. Ja, das ist auch überall in der Presse, auf jeden Fall. Liebe Tanne, was mir am meisten leid tut, sind einfach wirklich die Eltern, die tun am meisten leid. Natürlich. Grauenhaft ist das. Ich danke dir, dass du uns da so einen kleinen Einblick in den Prozess gegeben hast. Ja, ich bedanke mich auch nochmal. Ich finde auch deine Sendung ganz, ganz toll und ich grüße alle, die mich gehört haben vielleicht jetzt. Liebe Tanne, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Okay, tschüss. Bedanke mich auch. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, unser Hinweis auf unser Thema nächste Woche. Sind wir so ein bisschen auch bei dem, was wir gerade gehört haben oder zumindest indirekt. Das Thema heißt, mit dieser Schuld muss ich leben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schlimmes getan haben. Also zum Beispiel getötet, vergewaltigt, betrogen oder die ein Leben, wie auch immer, zerstört haben. Wie lebt ihr mit dieser Schuld? Vielleicht liegt die Schuld schon sehr viele Jahrzehnte zurück und aber sie ist immer noch präsent. Oder habt ihr sie verwunden und habt ihr sie verarbeitet? Wie lebt es sich mit großer Schuld? Ich würde gerne mit euch darüber sprechen. Ihr könnt euch anmelden per Mail domian@wdr.de oder nächste Woche Mittwoch vor der Sendung anrufen und gerne natürlich auch während der Sendung. Mit dieser Schuld muss ich leben. Unser Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht's weiter mit der Lisa und Lisa ist 26. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Lisa, weswegen hast du angerufen? Ja, ich bin Referendarin. Mhm. Ich bin jetzt Ende 6. Semester und ich habe einen Verlobten und habe ihn mit einem Schüler betrogen. Also bist du angehende Lehrerin? Genau. Ja. In Kunst und Sport. In Kunst und Sport. Genau. Und du hast deinen Verlobten mit einem Schüler betrogen. Ja. Wie alt ist denn der Schüler? Der ist 17. Erzähl mal ein bisschen ausführlich. Also, als ich das erste Mal bei ihm im Unterricht war, da kam er mir halt dann gleich schon sympathisch vor. Er hat mich auch immer angelächelt. Dann kam er nach dem Unterricht dann öfters mal her und hat mit mir geredet. Und ich habe mich halt auf das Ganze drauf eingelassen. Irgendwann kam es halt nach einer Weile zum Handyaustausch, also Handynummeraustausch. Und ja, dann... Lisa, du bist wahnsinnig. Du riskierst dein gesamtes Berufsleben. Das weißt ich du. Ich weiß. Du weißt. Ich weiß es, ja. Ich weiß, dass es auch ein Fehler war. Es kam zum Austausch der Telefonnummern? Ja. Und dann? Eben zum Schreiben. Und dann habe ich mich halt zu einem Treffen überreden lassen. Ja, und dann hatte er mal sturmfrei. Und dann waren wir bei ihm und dann ist es eben passiert. Ist es einmal passiert? Ja. Bist du in diesen jungen Mann verliebt? Nein. Nein, es war auch nur Sex. Ja, zu dem Zeitpunkt, ja, jetzt mache ich mir halt ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ja eben einen Verlobten und... Du hast nur Mist gebaut. Du gehst deinem Verlobten fremd. Du machst das, was ein absolutes Tabu für Lehrer ist. Du lässt dich auf einen Schüler ein. In welchem Unterrichtsfach hattest du ihn eigentlich? In Kunst. In Kunst. Also ich war da ich ja noch nicht allein unterrichten darf, saß ich eigentlich zuerst nur im Unterricht dabei und dann durfte ich mal so eine Unterrichtsstunde allein halten und ich dachte gerade schon, das wäre so ein knackiger Sportler gewesen wäre im Sportunterricht, also im Kunstunterricht aber. Ja, sah aber schon nicht schlecht aus. Okay, aber das ist dir ja auch klar, dass man da als Lehrer eine klare Grenze ziehen muss, auch wenn man einen Schüler attraktiv findet. Sonst kommst du in Teufelsküche und du fliegst raus und du kannst dein ganzes Studium und alles kannst du vergessen. Ich weiß auch, dass das ein Fehler war. Ist das passiert? Wie lange liegt das zurück? Vor 3 Wochen. Ja, wer weiß davon? Wie bitte? Wer weiß davon? Eigentlich niemand. Du hast es deinem Verlobten auch noch nicht gebeichtet. Nein, ich weiß nicht wie. Ich habe so die Vermutung, dass er mich verlassen wird. Wie lange seid ihr beiden zusammen schon? Schon 3 Jahre und seit 6 Monaten verlobt. Ist das das erste Mal, dass sowas passiert ist, dass du fremdgegangen bist? Ja. Warum bist du überhaupt fremdgegangen? Mal abgesehen davon, dass der junge Mann sehr attraktiv ist, bist du auch unzufrieden in der Beziehung? Nein, eigentlich gar nicht. Das kam halt alles so Schritt für Schritt. Jetzt ist das vor 3 Wochen passiert. Wie geht das denn mit dem jungen Mann weiter? Ihr habt die Handynummern. Wurde danach noch irgendwie kommuniziert? Ja, er schreibt mir halt ständig Nachrichten, sagt, ist total verknallt in mich, stalkt mich eigentlich schon regelrecht. Und er sagt, dass ein Leben ohne mich gar keinen Sinn mehr hat. Und jetzt weiß ich eben nicht weiter. Mein Mitleid für dich hält sich in Grenzen. Das hast du dir selbst eingebrockt. Ja. Also für ihn war es nicht nur Sex, sondern für ihn war es sogar mehr. Noch mehr. Wie reagierst du denn auf diese Simse und diese Aussagen von ihm? Ich bin eigentlich komplett am Ende. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Deswegen wende ich mich jetzt auch an dich. Ich kann das irgendwie niemandem anvertrauen, weil jeder mir eigentlich dann sagen würde, dass es ein Fehler war, dass ich total bescheuert bin. Das weiß ich auch selbst und... Das war noch nicht Antwort auf meine Frage. Wie reagierst du auf seine Äußerungen und seine Liebesbekundungen? Ja, ich will eigentlich gar nichts mehr von ihm wissen, weil ich weiß, dass es ein Fehler war. Das ist mir klar. Aber ich frage nochmal, wie reagierst du darauf, ihm gegenüber? Ich versuche ihn eigentlich so gut wie möglich zu ignorieren. Also im Klartext, du machst gar nichts. Ja. Du hast noch gar nichts zu ihm gesagt. Ich habe nur... nach eben diesem One-Night-Stand habe ich halt gesagt, dass es ein Fehler von mir war, dass es so auf keinen Fall weitergehen kann und dass wir den Kontakt auch sofort wie möglich abbrechen müssen. Achso, das hast du ihm schon klar gesagt. Ja, aber er hört nicht auf. Mhm. Hast du ihm das direkt nach dem Sex gesagt? Einen Tag danach. Einen Tag danach? Ja. Und wie hat er darauf reagiert, als du ihm das dann so klar ins Gesicht gesagt hast? Er hat es eigentlich ignoriert und hat halt gemeint, dass er nicht mehr ohne mich leben kann und dass es für ihn halt schon mehr war. Mann, Lisa. Mann. Ja. Wie kommst du da jetzt raus? Ich weiß es auch nicht. Wie lange muss das Referendariat noch machen? Jetzt noch ungefähr ein Dreivierteljahr. Dann habe ich meinen Abschluss. In derselben Schule. Und das heißt, das ganze Dreivierteljahr ist er auch da. Ja. Und ihr lauft euch ständig irgendwie über den Weg. Über den Weg, ja. Und du wirst auch weiter in seiner Klasse Unterricht haben? Muss ich. Musst du. Seitdessen, ich beichte es irgendjemand und dann ist es aber, glaube ich, auch mit meinem Studium zu Ende, beziehungsweise an der Schule. Also, ich finde, du musst noch einmal mit dem reden. Okay. Also mach zumindest den Versuch. Rede noch einmal mit ihm und mach ihm wirklich mit aller Deutlichkeit klar, dass das eine einmalige Sache war und dass es keine Perspektive hat, dass du nicht interessiert bist an einer Beziehung. Okay. So. Das ist der eine Schritt. Ich weiß nicht, ob das reicht, damit er dann zurückgeht. Das weiß ich nicht. Du bist ja auch erpressbar jetzt durch ihn. Ja. So. Ja. Jetzt die andere Geschichte mit deinem Verlobten. Ja, ich kann es ihm irgendwie nicht beichten. Ich glaube, er wird mich verlassen. Ja, aber willst du jetzt dein Leben, du bist verlobt, ja, das heißt, ihr wollt heiraten. Willst du mit so einer Geschichte in der Erinnerung, im Herzen, willst du da in eine Ehe gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich könnte es gar nicht über die Jahre. Nein, deswegen, das glaube ich auch. Deswegen musst du da klaren Tisch machen. Klare Verhältnisse. Okay. Ja. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind, das musst du machen. Das musst du jetzt ausbaden, was du da verschuldet hast. Ja. So, das ist recht. Ja, das ist die eine Front mit dem Verlobten. Und das andere, da kann man jetzt nur hoffen, dass sich das dann beruhigt und dass dann der Mantel des Schweigens allmählich über die Geschichte kommt. Okay. Und dann ist das die große Lehre deines Lehrerlebens, dass nie wieder du sowas machen darfst. Sehr groß. Ja, und wenn Adonis persönlich da in deiner Klasse sitzt, dann lässt du schön die Finger davon. Okay. Red nochmal mit ihm. Mach ich. Aber klar, nicht weinerlich, nicht bittend, sondern ganz klar, sachlich klar. Okay, ich versuch's. Ja? Ja. Ich drück dir die Daumen. Dankeschön. Und Lisa, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Monika. Monika ist 57. Guten Morgen, Monika. Ja, einen schönen guten Morgen. Endlich, dass ich dich mal sprechen kann. Ja, Monika, ich freue mich, dass du da bist. Ein Jahr hat es gedauert. Ach, ja. Guck mal an. Mann. Ja. Aber jetzt haben wir uns. Das ist schön. Jetzt bin ich die letzten 3 Minuten, komme ich hier endlich noch dran. Na so, ne, wir haben schon noch ein bisschen länger Zeit. Um was geht's denn? Ja. Es geht um meinen 31-jährigen Sohn. Mhm. Und zwar ist er seit 18 Jahren drogenabhängig, hat auch gestohlen und Hausfriedensbrüche begangen. Seit 13 Jahren abhängig? Seit 18. Seit 18 Jahren? Mit 13. Mit 13, also er fing mit 13 Jahren an. Genau. Mhm. Er ist praktisch so ein pfiffiger Bursche gewesen, dass er mir durch ein Fenster abgehauen ist und sich mit Kollegen getroffen hat. Und da ist er halt reingerutscht. Welche Drogen nimmt er bis heute? Alles durch. Alles, also die harten alles. Heroin, Kokain. Ja, jetzt ist er voll auf Heroin, ja. Ja. Und er ist aber zurzeit in der JVA Gelsenkirchen. Warum? Und wegen Diebstahl. Beschaffungskriminalität? Richtig. Ja. Wie oft war er schon im Knast? Boah, ich glaube, das 7. Mal jetzt. 7. Mal? 7. Mal, ja. Mhm. Wenn er rauskommt, wo wohnt er? Ja, das ist genau mein Problem. Deswegen rufe ich dich mal an, was du davon hältst. Ich habe ihn immer aufgenommen. Er hat mir jedes Mal nachts entweder durch die Bude geputzt mit Lappen und alle Lichter an. Ich konnte natürlich nicht schlafen. Ich konnte ihn auch nicht zur Ruhe begeben. Moment, er hat durch die Wohnung geputzt? Ja, ja, mit einem Schrubber und mit einem Staubsauger. Warum? Nachts Höllenlärm. Also, warum hat er das gemacht? Ja, ich schätze mal, dass er wieder Druck hatte und auf einen Kollege gewartet hat, der dann draußen irgendwo gewartet hat und wo er dann eben kurz rausgesprungen ist. Und dann ist er wieder rein ins Badezimmer und hat sich da eine Spritze gesetzt und da habe ich ihn schon dreimal rausgeholt und mit dem RTW abholen müssen und lassen müssen und dann ist er jedes Mal an einem Tag aus dem Krankenhaus wieder abgehauen und hat dann hier vor der Tür gestanden. Und du hast ihn immer wieder genommen? Ich habe ihn immer wieder aufgenommen. Wie verhält er sich denn dir gegenüber, der Mutter gegenüber? Ja, also mir jetzt persönlich, wenn er normal drauf ist, sag ich mal, so wenn die Wirkung der Drogen anfängt und wenn sie langsam aufhört. Das sind immer so, ich sag mal, eine halbe bis eine Stunde, wo er mit mir ganz vernünftig reden kann. Aber wenn die Drogen weg sind, wie verhält er sich dann? Dann ist er aggressiv, dann ist er hippelig, dann möchte er mir, Mama, das brauchst du nicht mehr, das brauchst du nicht mehr. Kann ich das haben, kann ich das haben, kann ich das haben. Ist er schon handgreiflich geworden? Nein. Aber er bestiehlt mich, der hat meinen ganzen Goldschmuck, mein Parfüm aus dem Keller, Elektrogeräte, meinen neuen Dampfreiniger, alles Dinge, die man versilbern kann, hat er mir gestohlen. Und ich wusste bis heute nicht, wie er das geschafft hat, das hier aus der Wohnung zu bekommen, weil ich immer ihn in den Augen hatte. Wohnst du alleine? Hast du alleine mit ihm gewohnt oder gibt es auch noch den Vater? Nee, ich wohne mit ihm alleine gewohnt seit 2008. Vorher war natürlich der Vater mit dabei, aber der hat immer 10 Augen zugedrückt, obwohl er nur 2 hat. Und wo ist der Vater jetzt? Wir sind ja schon lange geschieden. Ach so, okay. Und der wohnt in Bonn, ist aber auch wieder alleine. Monika, da ist auch kein gutes Verhältnis, er ist psychisch krank und auf jeden Fall hat er da auch keine Stütze. Den hat er auch schon gestohlen, da ist er extra für hingefahren. Nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, wann kommt er raus aus dem Knast? Ja, es sollte eigentlich Juni sein, aber so wie er jetzt geschrieben hat, sehr wahrscheinlich schon im März, wegen guter Führung. Mhm. Und das finde ich immer so grausam. Mhm. Und was ich noch unheimlich scheiße finde, sage ich jetzt auch mal dieses Wort, obwohl ich das kaum benutze, dass in den JVAs nicht mal einmal die Woche ein Drogenhund durchgeführt wird. Mein Sohn, wenn ich den besuchen gehe, der ist ständig drauf. Das heißt, das wird reingemogelt, geschummelt. Ja. Und, ja, aber das riechen doch die Hunde. Warum machen natürlich die das denn nicht? Okay, das ist ein anderes Thema. Ich möchte jetzt in der Tat wirklich, ich gucke auf die Uhr, wir haben nicht mehr so lange. Ich glaube, dich treibt eine Grundfrage um. Wie soll ich mich weiter ihm gegenüber verhalten? Und genau, soll ich ihn wieder aufnehmen oder nicht? Ja. Ich sage dir ein ganz klares Nein. Ich sage dir ein ganz klares Nein. Der Typ ist jetzt 31 Jahre alt. Der macht das Spielchen mit dir seit 18 Jahren. Der hat dich betrogen und hintergangen und wahrscheinlich viele Sachen noch gemacht, zu denen du gar nicht gekommen bist, sie mir zu erzählen jetzt. Da muss man, auch wenn du die Mutter bist und du hast natürlich eine besondere Bindung zu ihm, auch da muss finde ich, eine klare Linie ziehen und irgendwann sagen, nein, so geht es nicht weiter. Du bist für dein Leben verantwortlich. Ich habe dir die Hand gereicht und du hast sie missbraucht, die Hand. Ja, und genau darum geht es nämlich. Wenn ich ihn jetzt ablehne, wenn er mich einmal besucht und ich lasse ihn rein, dann habe ich den hier sitzen. Ich kann ihn ja nicht rausschieben. So ist das. Rausschmeißen. So ist das. Das schaffe ich nicht. Monika, meine Meinung ist ganz klar. Ich möchte dich aber jetzt nicht einfach so schnell abwürgen, sondern ich biete dir an, dass wir dich nochmal anrufen, jetzt gleich. Dann haben wir ein bisschen Zeit im Hintergrund. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, super. Mal. Okay? Das ist super. Ja, alles Gute von Herzen wünsche ich. Ja, tschüss. Dir auch. Danke. Ciao. Du machst eine super Sendung. Dankeschön. Toll. Tschüss. Jo, tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik Tim Dunke und das letzte Mal Benjamin Vlies, der verlässt uns und wir wünschen ihm von Herzen alles Gute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder nächste Woche Montag in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Bis dahin, alles Gute, tschüss.